so wird es auch im afrikanischen Paradies des anfänglichen Überflusses irgendwann eng geworden sein, weil sich die Vorfahren bei der Üppigkeit des Angebots stark vermehrten. Einige Mutige wagten es dann wahrscheinlich, das Paradies zu verlassen und in andere, schwierigere Regionen auszuwandern. Dort, in oft ungleich weniger paradiesischen Gegenden, machten sie dann erstaunliche Fortschritte und entwickelten sich beachtlich weiter, ungleich mehr als die zu Hause gebliebenen im üppig tropischen Garten des Anfangs. Genau das will uns offenbar auch das biblische Gleichnis vom verlorenen Sohn mitteilen. Der Nesthocker bekommt am Ende kein Fest vom Vater ausgerichtet. Nur der mutige, verlorene Sohn, der sich hinaus aus dem warmen Nest in die Fremde wagte. Auch wenn er dort alles verlor, immerhin hat er das Leben gewagt und wird dafür am Ende gefeiert. Er ging den Weg von Alpha nach Omega, aus der Fülle zurück in die Fülle oder von hier nach hier, wie Hindus sagen. Es ist also offensichtlich unsere Aufgabe, das natürliche Paradies allen Anfangs zu verlassen. Allerdings ist es uns ebenfalls Aufgabe, dorthin zurückzukehren. Die Aufgabe unseres Buches sehen wir darin, dazu zu inspirieren und diesen Heimweg zu ebnen. In Genesis wird uns beim Hinauswurf aus dem Paradies ordentlich Angst gemacht und die sitzt tief. Eva und ihren Töchtern soll die Schlange nach der Ferse trachten und sie sollen unter Schmerzen gebären. Adam und seine Söhne sollen im Schweiße ihres Angesichts für Überleben arbeiten. Bei unserer Geburt und dem Hinauswurf durch die Wehen der Mutter aus dem ursprünglichen Paradies der Fruchtwasserwelt wurde uns lange Zeit ebenfalls erheblich Angst gemacht. Wir landeten abrupt aus dem körperwarmen Fruchtwasser von 37 Grad kommend in ekelhaft kalter Luft von 22 Grad ungefähr. Unsere Nabelschnur wurde noch pulsierend durchtrennt, was zu Erstickungsgefühlen führte. An den Füßen hochgehalten wurden wir auf den Po gehauen, in die Ferse gestochen, beim ersten Bad unserer Schutzschicht beraubt, eingewickelt und von der Mutter getrennt. Da kann und muss eigentlich fast Todesangst aufkommen. Die Angst ist letztlich die Quelle des künstlichen, von Menschen erzeugten Mangelbewusstseins. Dessen Förderung und Ausbau geht anschließend in unserer Kultur weiter. Schon im Geburtskanal erlebten die meisten von uns Todesangst beim Durchtritt des Kopfes durch den extremen Engpass, bevor wir in der Weite und Fülle der Möglichkeiten landeten. Auch wenn wir niemanden verantwortlich machen können für die Enge und Angst, da sie naturgegeben ist, liefert sie doch die Basis für eine Kultur der Angst und des Mangels. Eigentlich ist es Anspruch der Kultur, die Natur zu überarbeiten und die Situation von uns Menschen zu verbessern. Aber dabei wird die Kultur Opfer des Schattenprinzips und wir mit ihr. Besonders die aus dem Judentum hervorgehenden Religionen verbreiteten massiv Angst. Ihre Vertreter vermiesten uns die Sexualität, die sie sich selbst versagten, von der Diskriminierung des Weiblichen bis zu den Lügen der Religionslehrer, Selbstbefriedigung führe zu Blindheit und Rückensmarksschwindsucht. Vor allem aber konnten und wollten sie die materielle Not, die außerhalb des Paradiesgartens herrschte, nicht mildern, sondern verstärkten sie noch, indem sie sich selbst bereicherten und mit den Reichsten paktierten, um noch einflussreicher zu werden. Den Armen und Ärmsten sagten sie tatsächlich die Wahrheit, nämlich es ginge sowieso nur um das Seelenheil. Sie verbanden sie mit der Unwahrheit, dass die Welt der Materie, des Mütterlichen, schlecht sei. Und da sie weniger selbstlos als selbstsüchtig die böse Materie in ihren eigenen Schatzkammern horteten, glaubten wir ihnen immer weniger und strebten unsererseits auch mehr danach als nach Seelenheil. Dabei wird heute immer offensichtlicher, wie künstlich der Mangel erschaffen ist. Die Erde könnte natürlich doppelt so viele Menschen ernähren wie heute auf ihr Leben. Es sind die Menschen mit ihrer Unkultur, die das verhindern durch ungleiche Verteilung des natürlichen Überflusses. Eine von 7 Milliarden Menschen hungert noch immer, während die Reichen unglaubliche Mengen an Nahrung vorsätzlich vernichten. Und das wird weiter schlimmer. Selbst in Überflussländern wie Deutschland wächst der Mangel neben dem Reichtum. Stöbern Arme in Abfallcontainern von Supermärkten, während Reiche ihnen auch selbst das noch verbieten wollen. Firmen der Reichen graben den Armen in den ärmsten Ländern im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser des Lebens ab. Die Reichen kaufen den Armen die Nahrung weg, um sie an ihre Masttiere zu verfüttern. Dabei werden 90% der Kalorien in Kot und Gülle, sprich Scheiße, verwandelt und nur 10% in Fleisch. das dann, laut WHO, in seinen veredelten Formen den Reichen Krebs beschert. Was für ein irrsinniger Teufelskreis, der zum Schluss alle schädigt. Da ist Aufwachen angesagt. Anfangs waren es vor allem die Religionen, die bestimmten und das Ungleichgewicht zementierten, trotz anderslautender Beteuerung. Dabei sprach Christus sich eindeutig für Teilen aus und dafür, den Schwächeren zu helfen. Was du dem geringsten deiner Brüder tust, hast du mir getan. Aber sein Bodenpersonal wurde Opfer des Schattens und konterkarierte seine Lehre, indem es mit den Reichen und Mächtigen paktierte, um selbst einflussreicher und mächtiger zu werden. So entstand eine Art Schattenreligion, die Wasser in Gestalt der Seele predigte und selbst teuren Wein als Symbol materiellen Reichtums trank. Die Schattenreligion verkaufte beim Ablasshandel sogar das Seelenheil, ohne nach dem Abkassieren liefern zu können. Dieses betrügerische Spiel rief Protestanten und Reformatoren wie Luther, Calvin, Zwingli, Huss auf den Plan, die Abhilfe versprachen, aber über kurz oder lang erst recht dem Schattenprinzip zum Opfer fielen. Die Geld-Welt-Religion in Gestalt des Kapitalismus, die Herrschaft des Kapitals, gedieh am besten und raschesten, wo protestantische Eiferer an die Macht gelangten und ihr den Weg bereiteten. Dieses Doppelspiel durchschauten mit der Zeit immer mehr von uns. Schließlich emanzipierten wir uns in der Aufklärung von der kirchlichen Kultur der Angstmache und Ungerechtigkeit und liefen zur Naturwissenschaft über. Diese wurde zur neuen Religion, an die wir uns klammerten und an die wir glaubten. Aber auch das war Schattentheater, denn Naturwissenschaft hat ihrem eigenen Anspruch gemäß mit Wissen, nicht mit Glauben zu tun. Reste der Wissenschaftsreligion finden wir heute bei den sogenannten Skeptikern, die sich an die alte Wissenschaft klammern, ja geradezu ketten und nicht zur Kenntnis nehmen wollen, was die neue Wissenschaft längst beweisen kann und die ursprüngliche Religion schon immer wusste. Es gibt eine Seele und um die geht es vor allem. Dafür steht heute nicht nur die Psychosomatik. Die Herrschaft der Naturwissenschaft währte also nicht lange. Sie wurde klammheimlich von der Geldkultur abgelöst, bis hin zur heute herrschenden Geld-Welt-Religion, die längst die Wissenschaft gekauft und entmachtet hat, von der Religion ganz zu schweigen. Wenn heute Papst Franziskus I. allen Ernstes Anstalten macht, dem ersten Franziskus zu folgen und sich etwa für die Natur im Hinblick auf Umweltschutz einsetzt, verweigern ihm große Teile seiner bereits zur neuen Geldreligion konvertierten Katholiken die Gefolgschaft.